tritt ein dichter Kreis die Hasen aus dem Lager auf. Von allen Seiten hin gedrängt, hilft ihnen keine Flucht, schon fallen sie und liegen bald.